Las Casas, Spross einer alten Konquistadorenfamilie, die schon bei der Eroberung der Kanaren dabei war, der als knapp 20-jähriger Student von seinem Vater als Mitbringsel von Colons zweiter Reise einen Indianer als Sklaven geschenkt bekam, der nach 1502 auf Espanola ein florierendes Bergwerkunternehmen mit Indianersklaven betrieb, den es wenig kümmerte, dass ihm aus eben diesem Grund Weihnachten 1511 in Santo Domingo Montesinos bei seiner Bußpredigt gegen die Behandlung der Indianer durch die Spanier das Sakrament verweigerte, der es vorzog, durch die Teilnahme an der schnellsten Totalextermination einer Bevölkerung der Eroberung Kubas seinen Besitz an Land und Leuten zu mehren, der auch nach seiner Weihe zum Priester unempfindlich gegen die alltägliche Realität blieb. Auch Las Casas hatte nicht durch Lektüre anerkannter Autoritäten sein neues Verständnis für den Indianermenschen entdeckt, sondern während der Vorbereitung der Pfingstpredigt für die neue Siedlung Sancti Spiritus im Jahr 1514 soll ihn beim Lesen von Jesus Sirach 34,21 folgende: Ein Brandopfer von unrechtem Gut ist eine befleckte Gabe. Und man schlachtet den Sohn vor den Augen des Vaters, wenn man ein Opfer darbringt vom Gut der Armen, die Erleuchtung getroffen haben. Wohl nach Vorbild des Paulus. Worin die Erleuchtung des 40-jährigen, noch frisch gebackenen Priesters bestanden haben mag, ist schwer auszumachen. Ob sie konkret den einzelnen Indianer als Menschen meinte oder ihn mehr abstrakt als Werkzeug im Dienst der Profilierung einer geistlichen Karriere im Sinn hatte. Welch starke Rolle bei Las Casas Pose anstelle von Praxis spielte, lässt sich ein wenig daran ermessen, dass ihm mit den eigenen, nun nicht mehr erwünschten Sklaven nichts Besseres zu tun einfiel, als sie ein Vierteljahr nach der Erleuchtung bei einer Sonntagspredigt in theatralischem Auftritt allesamt öffentlich dem Gouverneur zurückzugeben. Wodurch für die Betroffenen wohl nichts gewonnen war. Er hingegen entwickelte utopische Pläne ganz neuartiger Städte an der Küste von Parias, heute Venezuela, um als Modell für eine neue Zivilisation, alte und neue Welt verbindend, Indianer im Verein mit sorgfältig ausgesuchten spanischen Bauern dorthin zu deportieren. Die Pläne realisierten sich nicht. Las Casas aber übernahm die Rolle des Anklägers der Konquistadoren und des Fürsprechers der Indianer und empfahl an ihrer Stelle, kräftige Negersklaven einzuführen. Las Casas sorgte dafür, dass die Stimme des Gewissens nicht verstummte. Arbeitsteilung unter Intellektuellen. Der eine sorgt dafür, dass denen in der fernen Praxis die Stimme des Gewissens nicht ertönt, der andere, dass zu Hause angesichts der fernen Praxis die Stimme des Gewissens nicht verstummt. So ist das Ganze im Lot. Das ist eine zynische Formulierung. Das ist eine zynische Praxis. So kann man das nicht sagen. Las Casas und Sepúlveda zogen ja schließlich nicht an einem Strang. Aber sie saßen sehr wohl in einem Boot und hatten dieselbe Richtung. Der eine wollte Befriedung mit Mitteln der Conquista, der andere wollte Conquista mit Mitteln der Befriedung. Der Sepúlveda war eben altmodisch und Las Casas der modernere. Das zeigt der Fortgang der Geschichte. In Valladolid zogen sich die Beratungen nach dem Streitgespräch noch einen guten Monat hin und trugen zunehmend zur Verwirrung und Ratlosigkeit der 14 Köpfe bei. Die baten schließlich einen Rechtsexperten aus ihrer Mitte um eine hilfreiche Zusammenfassung des Gesamtkomplexes und trennten sich. Gleich zu Beginn des nächsten Jahres wollten sie versuchen, eine mögliche Abstimmung herbeizuführen. Als sich im Januar der Rat zusammenfand, da stellte sich jedoch heraus, dass der Termin ganz schlecht gewählt war. So recht imstande sah sich keiner in dieser heiklen Angelegenheit endgültig seine Meinung festzulegen. Die Juristen brauchten überhaupt mehr Zeit, um die verschiedensten Aspekte von allen Seiten zu studieren. Die Kirchenmänner hatten den Kopf voll Vorbereitungen zur Fastenzeit. Und da zwei Köpfe auch noch fehlten, der Kaiser hatte sie schon nach Trient zu dem Konzil im Mai geschickt, wo jeder Kopf als Stimme zählte, war unter solchen Umständen natürlich nicht daran zu denken, die Sache übers Knie zu brechen. Und später kam es da nicht mehr dazu. Der Vorteil für das große Ganze war, dass jede der Parteien unwidersprochen von sich sagen konnte, sie sei als Sieger aus dem Treffen hervorgegangen. In den indischen Ländern wurde de Sepúlveda gefeiert und die Conquista ging auf eigene Faust und ohne königlichen Segen weiter. Dadurch entstand kein Schaden für das Reich, doch eine unhaltbare juristische Situation, weshalb der zweite Philipp sich, um dem ein Ende zu bereiten, entschloss, ab 1566 wieder offizielle Lizenzen zu vergeben und ließ als vorläufige Lösung den Passus aufnehmen, der Lizenzinhaber müsse sich an die Gesetze eines gerechten Krieges halten. Zugleich wurde unter Leitung des Präsidenten des Indienrates, Juan de Ovanda, gemeinsam mit anderen namhaften Juristen ein gewaltiges Gesetzeswerk in Angriff genommen, das durch den Tod Ovandas 1573 nicht zum Abschluss kam. Doch ein paar Teilkodifikationen, die Ordinanzas hechas para los nuevos descubrimientos, conquistas y pacificaciones, erhielten vom König Gesetzeskraft. Durch sie wurde die Conquista für beendet erklärt, der Gebrauch des Wortes in Zukunft untersagt und die Bezeichnung Pacificación als einzig gültig vorgeschrieben. Solch eine Pacificación mit Mitteln der Conquista hat von 1976 bis 1983 im Hochland von Guatemala stattgefunden. Nach klassischem Schema. Folter, Massaker, zerstörte Dörfer, verbrannte Ernten, die Maya-Bevölkerung tot oder vertrieben. In Lagern auf der mexikanischen Seite der Grenze. Die wenigen Gebliebenen in Wehrdörfern konzentriert zu Zwangsarbeit im Straßenbau gehalten. Das war ein brutales Militärregime. Heute hat Guatemala wieder zur Demokratie zurückgefunden und hat einen in freien Wahlen gewählten Präsidenten. Den Menschenrechten wird wieder zu Ansehen verholfen. Das meinte ich. Das klassische Schema. Phase A, Phase B. Das Militär hat seine Aufgabe erledigt und wird zum Sündenbock erklärt. Nun werden die neu geschaffenen Verhältnisse friedlich ausgebaut. Phase B. Das ist eine ganz zynische Formulierung. Das habe ich gerade schon gehört. Aber die Geflüchteten hocken immer noch in den mexikanischen Lagern und die anderen sind weiter in den Wehrdörfern und machen Zwangsarbeit im Straßenbau. Sie haben nichts davon. Jedenfalls wird nicht mehr wahllos gefoltert und gemordet. Phase A ist ja auch abgeschlossen. Mayaland.